Omega Tau. Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Omega Tour Nord, September 2010. Hallihallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei Omega Tau. Dieses Mal geht's um Schifffahrt. Wir haben ja im Rahmen unserer Omega Tour Nord die ein oder andere Geschichte rund um Schiffe und Seefahrt aufgenommen. Und das ist jetzt die erste Episode, die sich diesem Thema widmet. Wir behandeln sozusagen ein paar Grundlagen, wenn man so will. Wir haben am zweiten Tag unserer Nordreise das Marine Training Center in Hamburg besucht. Das ist eine Aus- und Weiterbildungseinrichtung für ja, alles, was mit Seefahrt zu tun hat, konkret also für die nautischen Berufe und auch für die Schiffstechniker. Die Episode ist letztendlich ein Gespräch mit dem Chef des MTC, Heinz Kuhlmann. Wir haben uns erst ein bisschen allgemein über das MTC und die Ausbildung von Nautikern und Schiffstechnikern unterhalten und haben uns dann das Ganze angeguckt. Der Höhepunkt für uns, wie man sicherlich am Schluss auch merken wird, war der Besuch in dem Schiffsführungssimulator, wie es so schön heißt, also die Brücke eines großen Schiffs wird da simuliert und durch ein schönes 360-Grad-Rundum-Sichtsystem ist das Ganze auch tatsächlich ziemlich realistisch und war eigentlich echt witzig, wirklich Spaß gemacht. Bevor es losgeht, aber auch nochmal kurz kleiner Dank an die Leute, die sich öffentlich positiv über uns äußern, insbesondere zum Beispiel bei iTunes. Da wäre zum einen Frischti, zum anderen Daubsi und zum dritten Schokolädle. Wie gesagt, ihr dürft euch da gern weiterhin vergnügen und uns weiterhin da positive Reviews auf iTunes und sonst wo hinterlassen. Kann ja nie schaden. Okay, so viel zum Vorgeplänkel, jetzt zum eigentlichen Inhalt und wie üblich, wie jedes Mal, beginnen wir damit, dass sich unser Gast Heinz Kuhlmann erstmal selber vorstellt. Mein Name ist Heinz Kuhlmann, bin 56 Jahre alt und habe den Großteil meines Lebens direkt oder indirekt mit Schifffahrt verbracht. Das fing damit an, dass ich eine klassische Ausbildung zum Kapitän gemacht habe, damals an der Hochschule in Bremen und bin dann noch einige Jahre zur See gefahren, aber wie es heute so ist, ist die Fluktuation in der Schifffahrt recht hoch und nach einer gewissen Zeit gehen die meisten dann doch an Land und so war es auch bei mir und ich habe dann gewechselt zur Schiffszulieferindustrie. Dort war ich über 20 Jahre tätig, habe sehr viel mit Werften zu tun gehabt, mit dem Schiffbau, mit der Konzeption und Ausrüstung von Schiffen und bin dann vor 2 Jahren hier zu MTC gekommen. Wir haben die Firma neu gegründet und seit 2 Jahren mache ich das hier und es macht mir sehr viel Spaß. Mhm. Dann erzählen Sie uns doch ein bisschen was zum MTC. Das steht natürlich vom Marine Training Center, das dürfte inzwischen jeder der Hörer mitgekriegt haben. Was ist die Aufgabe vom MTC? MTC ist gegründet worden vor 2 Jahren. Die Idee ist schon etwas älter und zwar stand das im Zusammenhang mit der Schließung der Seefahrtschule in Hamburg, die erfolgte im Jahre 2001, weil zur damaligen Zeit nicht genügend Studenten an der Hochschule waren und das Interesse an Seefahrtsberufen allgemein sehr, sehr gering war in Deutschland. Und für so wenige Studenten lohnte sich das nicht mal. Dann hat die Stadt Hamburg beschlossen, die Seefahrtschule, also die Hochschule für Nautik, hier zu schließen. Und dann gab es aber weiterhin Bedarf für Weiterbildung am Standort Hamburg. Und Hamburg ist ja einer der wichtigsten Schifffahrtsstandorte in Deutschland und in Europa. Mhm. Und viele Leute haben sich gefragt, warum wird hier nicht mehr ausgebildet, wenn die ganzen Reedereien hier sind. Und es hat dann längere Diskussionen gegeben. Und schließlich hat man sich darauf geeinigt, dass man am Standort Hamburg mit Unterstützung der Stadt Hamburg sich auf die Weiterbildung konzentrieren würde und an den anderen Standorten in Deutschland, wie zum Beispiel Warnemünde, Flensburg, Bremen, Elsfleth, Leer, dann die Ausbildung für die Studenten stattfindet, mit dem Ziel, dort die Patente zu machen, also technische und nautische Patente. Und das MTC wird dann ja eben auch getragen oder wurde initiiert von, wenn ich es richtig weiß, ein paar Reedereien und so weiter. Also das ist quasi eine Interessensvereinigung der Nutzer. Ja, es haben sich dann mehrere interessierte Parteien zusammengefunden, einige Unternehmen und auch Lotsenbrüderschaften und private Investoren. Und die haben das Geld gegeben, um die doch recht hohe Anfangsinvestition für MTC in Anlagen, in Simulatoren und so weiter zu finanzieren und zusammen mit der Stadt Hamburg und einer entsprechenden Förderung konnte MTC dann ins Leben gerufen werden. Mhm. Wie funktioniert denn die Ausbildung für, ich nenne es einfach den Begriff Seefahrer, auch wenn der Begriff wahrscheinlich schon falsch ist, Kapitäne, klar, können Sie uns vielleicht ein bisschen einen Überblick geben über die Tätigkeiten, Berufsbezeichnungen, Berufe und wie man das lernt im Zusammenhang mit Schifffahrt? Ja, da gibt es ja zwei grundsätzliche Zweige, einmal die technische Ausbildung für technische Berufe an Bord und die nautische Ausbildung für nautische Berufe und den Kapitän. Um Kapitän zu werden, kann man zwei verschiedene Wege beschreiten. Entweder man macht es über eine klassische Ausbildung, das heißt erst Abitur, dann anmelden an einer Hochschule zum Studium. Das dauert insgesamt 8 Semester, wovon 2 Semester dann Praxissemester sind, die man an Bord verbringt. Nach 8 Semestern frühestens kann man seine Prüfung ablegen und bekommt dann ein Patent als nautischer Wachoffizier. Und entsprechend der Fahrzeiten, die dann folgen und Erfahrungen, wird das Patent dann erweitert zum ersten Offizier und schließlich zum Kapitän. Mhm. Dann gibt es den anderen Weg, der ist mehr praxisorientiert, heißt über eine praktische Ausbildung zum Schiffsmechaniker, die dauert 3 Jahre, kann man auch mit Realschulbildung kann man dort diese Karriere starten. Und nach den 3 Jahren an Bord als Schiffsmechaniker dann nochmal die 12. Klasse machen, also Fachabitur mindestens, und anschließend zur Hochschule gehen oder Abitur und dann sich einschreiben an der Hochschule und dann in 6 Semestern das Offizierspatent, also Wachoffizierspatent erlangen. Mhm. Und dann den gleichen Weg gehen wie vorher, heißt über Fahrzeiten dann das Kapitänspatent bekommen. Mhm. War mir nicht bewusst, dass das ein Studienberuf ist, dass man das studieren muss, um Kapitän zu werden? Studienberuf ist es schon immer gewesen. Ah, ja. Mhm. Nur der Weg hat sich etwas verändert im Laufe der Zeit. Das hängt auch damit zusammen, dass man die Ausbildung zum Kapitän und zum Nautiker international vereinheitlicht hat. Früher hatte jedes Land seine eigenen Möglichkeiten und Wege, wie man das Kapitänspatent bekommen könnte. Da gab es große Unterschiede in der Qualität der Ausbildung zwischen, ich sag mal, Europa und Asien. Das hat man mit dem sogenannten STCW 95-Abkommen in der Form harmonisiert, dass jetzt für alle die gleichen Bedingungen herrschen. Mhm. Okay. Und die technischen Berufe an Bord haben mit dem Nautischen auch erstmal nichts zu tun, ausbildungsmäßig? Nein, das ist eine komplette separate Ausbildung, die ist technikorientiert, weil als Ingenieur an Bord ist man ja für die technischen Anlagen, die Schiffsbetriebstechnik zuständig und braucht dort tiefe Kenntnisse der ganzen Zusammenhänge, bis so ein komplexes Systemschiff dann funktioniert. Und das ist eine technische Ausbildung, auch an der Hochschule mit entsprechenden Praxissemestern und Praxisfahrzeiten, die dem vorgelagert sind. Okay. Das heißt, an Bord eines Schiffs hat man immer einen Kapitän, seinen Stellvertreter, wahrscheinlich dann erster Offizier oder Wachoffizier. Stellvertreter ist der erste Offizier und dann gibt es noch mindestens 2 Wachoffiziere. Mhm. Auf einigen Schiffen, wie Kreuzfahrtschiffen, auch noch einen weiteren Wachoffizier. Und dann gibt es die Techniker, das ist der erste Ingenieur, 2. Ingenieur und 3. Ingenieur, also mindestens 3 Ingenieure an Bord. Und das ist sozusagen die international standardisierte Minimalausstattung an ausgebildetem Personal. Und dann beliebig viele Helfer. Das hängt natürlich noch ein bisschen von dem Fahrtgebiet und der Schiffsgröße ab, aber das ist so der Standard für Schiffe, die international verkehren. Mhm. Okay. Und das MTC geht jetzt davon aus, dass die Schüler, in Anführungszeichen, die hier trainiert, ausgebildet werden, schon die entsprechenden Hochschulabschlüsse haben, auch vielleicht schon Praxiserfahrung, und legen dann inwiefern nach? Was wird dann hier zusätzlich gelehrt oder gelernt? Ja, wir machen nur Weiterbildung hier und es kommen Patentinhaber, Nautiker oder Techniker, hierher und machen die entsprechenden Kurse. Im nautischen Bereich sind das Kurse wie zum Beispiel Manövriertechniken, entweder für bestimmte Schiffstypen oder für bestimmte Seegebiete. Man kann zum Beispiel trainieren, wenn man mit einem großen Schiff nach Hamburg hineinfährt und dann mit Lotsenunterstützung die entsprechenden Manöver durchführt, um an dem Terminal, wo das Schiff dann anlegen soll, auch wirklich sicher anzulegen, mit Schlepperunterstützung bei verschiedenen Wetterbedingungen. Oder es sind Manövrierkurse, die den internationalen Standards entsprechen. Bestimmte Kurse sind auch wie STCW 95 international standardisiert in sogenannten Modelkursen. Da ist dann genau vorgeschrieben, welche Inhalte vermittelt werden müssen, welcher Stundenplan eingehalten werden muss, wie lange so ein Kurs dauern muss und so weiter und wie die Prüfung aussehen muss. Okay. Und vielleicht jetzt ein guter Übergang zu den verschiedenen Themengebieten, die Sie hier haben. Sie haben gerade schon den Begriff Simulator erwähnt. Wir sind hier ja auch nicht auf einem Schiff, sondern in einem Gebäude. Das heißt, die Ausbildung passiert nicht am realen Objekt, sondern eben schwerpunktmäßig über Simulatoren. Ja, für die einzelnen Fachgebiete haben wir dann die entsprechenden Simulatoren. Wir haben einen Schiffsführungssimulator mit drei Brücken für die Manövrierkurse. Wir haben einen Radarsimulator, nochmal mit drei Brücken für das Fahren bei Nebel. Wir haben einen GMDSS-Simulator, der für die Ausbildung der Nautiker im Funkverkehr und in der Kommunikation benutzt wird. Dann einen Simulator für Elektrotechnik, jetzt speziell für Mittelspannungstechnik, weil diese Technik heute immer mehr angewendet wird auf großen Containerschiffen und auf Kreuzfahrtschiffen. Mhm. Dann einen weiteren Simulator für die Schiffsbetriebstechnik, einen sogenannten Maschinensimulator, wo der gesamte Maschinenbetrieb, nicht nur Hauptmaschine, auch alle Hilfsaggregate simuliert wird, sodass man dann entsprechend dort die Ingenieure weiterbilden kann. Wir haben auch spezielle Simulatoren, jetzt zum Beispiel für einen neuen Typ Hauptmaschine. Die großen Motoren, die haben ja bis zu 100.000 PS heute und treiben Schiffe an mit bis zu 180.000 Tonnen Tragfähigkeit bei 25 Knoten. Und das sind entsprechende Hochleistungsmaschinen, die natürlich auch entsprechend gesteuert werden müssen. Und da geht man heute zu einer elektronischen Steuerung über. Früher hatte man eine elektrisch-mechanische Steuerung mit einem sogenannten Governor, so einem Stellglied, das dann die Treibstoffmenge reguliert hat, die in den Zylinder gedrückt wurde. Das wird heute alles elektronisch gesteuert, elektronisch und hydraulisch. Und dafür sind besondere Kenntnisse erforderlich durch die Ingenieure, weil eben das ein sehr komplexer Vorgang ist. Und diese Spezialkurse, die bieten wir auch hier an. Okay. So, wir sind dann langsam mal aus dem Büro rausgegangen und haben uns in Richtung der Ausbildungsräume bewegt und sind bei der Gelegenheit an einem schön großen Schiffsmodell vorbeigekommen. Hier haben wir ein Schiffsmodell. Das ist ein Containerschiff der Klasse, die im Moment fast täglich den Hamburger Hafen anläuft. Das Schiff kann ungefähr 9000 Container tragen, hat eine Länge von 335 Metern, 42 Meter breit, 24 Mann Besatzung, ungefähr 100.000 PS. Ja. Und das ist die Art von Schiffen, für die hier eben auch ausgebildet wird. Es geht nicht um einen Sportbootführerschein. Das ist die Art von Schiffen, für die bisher sehr viel ausgebildet wurde. Inzwischen gibt es eine größere Klasse von Schiffen. Die ist nochmal um ein Drittel größer. Die ersten Schiffe kommen jetzt auch in den Hamburger Hafen. Und um darauf vorbereitet zu sein, haben die Lotsen schon seit ungefähr einem Jahr hier mit dem Schiff trainiert. Weil der Hamburger Hafen ist vom Manövrieren her ein eher schwieriges Gewässer, weil relativ eng. Ja. Und es ist ein Hafen, der am Fluss liegt, mit starken Strömungen und ein Tidengewässer. Mhm. Und all das muss man beim Manövrieren mit den Schiffen hier berücksichtigen. Schiffe dieser Größenordnung, die können noch im inneren Hafen gedreht werden. Aber alles, was über 350 Meter ist, muss auf der Elbe gedreht werden. Und das bedeutet, dass man nur bei bestimmten Strömungsverhältnissen das Schiff auch drehen kann und dass das Zeitfenster zum Drehen des Schiffes sehr gering ist. Das beträgt nur 2 Stunden vor Hochwasser. Und warum kann man es bei stärkerer Strömung nicht mehr drehen? Weil die Leistung der Schlepper nicht reicht gegen die Strömung, oder? Weil es gibt nur einen Drehkreis in dem Bereich und durch die starke Strömung würde das Schiff dann seitlich aus dem Drehkreis gedrückt. Okay. Und das könnte zu Grundberührungen führen, ja, oder anderen Problemen. Ja. Und deswegen gibt es ein sehr enges Zeitfenster, auch abhängig von den entsprechenden Wetterverhältnissen. Ja. Sie haben gerade erwähnt, der Lotse. Wer fährt denn das Schiff? Wer hat denn Kommando in so einem schwierigen Gewässer wie der Elbe oder dem Hafen? Ist das der Lotse oder der Kapitän? Ja, die Frage wird immer sehr häufig gestellt. Der Kapitän hat natürlich die Verantwortung für das Schiff. Der Lotse ist Berater. Aber in der Praxis sieht es natürlich so aus, dass aufgrund der Prozesse, die dort stattfinden, der Lotse schon einen direkten Einfluss auf das Manövrieren des Schiffes hat. Okay. Mhm. Ja gut, macht ja auch Sinn. Ich meine, ein Kapitän kann ja nicht die Details von allen Gewässern dieser Welt kennen. Ja, dazu kommt, dass natürlich die Kommunikation zwischen Schiff und Schleppern, zwischen Schiff und Land vom Lotsen durchgeführt wird, weil sehr häufig das ja auch ein Sprachproblem darstellen könnte. Mhm. Und das wird vom Lotsen sichergestellt, dass dies reibungslos funktioniert. Brauchen Kapitäne eigentlich dann für bestimmte schwierige Gewässer eine Spezialberechtigung? Ich weiß, dass zum Beispiel bei Airlines bestimmte Piloten nur auf seltsamen Flughäfen braucht man eine spezielle Einweisung. Gibt es hier auch oder geht man davon aus, dass der Lotse das dann schon schaukeln wird? Bei den Kapitänen gibt es so eine Einschränkung nicht, weil man davon ausgeht, dass der Lotse die entsprechenden Spezialkenntnisse eines Gewässers oder eines Reviers hat. Dafür gibt es den Lotsen. Ja. Und es besteht ja auch Lotsenpflicht. Es gibt geringe Ausnahmen von der Lotsenpflicht. Das kann schon mal vorkommen, dass ein Kapitän die Berechtigung hat, bei kleineren Schiffen ohne Lotsen zu fahren. Aber in der Regel ist immer ein Lotse an Bord und der sorgt dann für reibungslose Abläufe und auch reibungslose Kommunikation. Ja. In diesem Raum werden die sogenannten Basic Safety Kurse durchgeführt. Jeder Seemann, der seinen ersten Fuß an Deck setzt, der muss vorher so einen Kurs machen. Da werden die grundsätzlichen Kenntnisse über das Verhalten auf einem Schiff und auf See entsprechend geschult. Heißt Umgang mit Rettungswesten, Umgang mit Feuerlöschern, Umgang mit sonstigen Signal- und Rettungsmitteln. Aber Rettungsboote so mal ins Wasser, da gibt es ja diese neuen, die so aussehen wie so ein Schuh, die dann so runterfallen. Sowas haben Sie jetzt hier nicht zum Üben? Sowas haben wir hier nicht, aber wir arbeiten partnerschaftlich mit der Firma Marco zusammen. Und diese Kurse werden von Marco durchgeführt und ganz in der Nähe hier an der Elbe ist eine entsprechende Bootsanlage. Das ist dann der nächste Schritt, das heißt ein Rescue Boat Training, das heißt die Teilnehmer, die diesen Basic Safety Schein schon haben, die müssen dann zu einem nächsten Lehrgang und dort wird dann speziell das Benutzen eines Rettungsboots, das Handling eines Rettungsboots trainiert. Und dazu werden dann natürlich auch praktische Übungen durchgeführt, dort an der Elbe mit der Bootsanlage. Auch mit dem Freifallboot, heißt, alle Teilnehmer setzen sich in das Boot, werden entsprechend angeschnallt und dann wird das Boot auch zu Wasser gelassen. Macht bestimmt Spaß, wenn man weiß, dass es nicht der Ernstfall ist. Klar. Dann haben wir hier den GMDSS-Simulator. Der hat 8 Arbeitsplätze und einen Instruktorplatz und hier werden die Nautiker im Umgang mit modernen Kommunikationsmitteln trainiert. Weil man hat ja nicht mehr die Situation, dass man einen Funker an Bord hat und der dann mit der Morsetaste, wie vor 30 Jahren, da also Telegramme schickt oder im Notfall SOS schickt, sondern man hat ein sogenanntes GMDSS-System eingeführt. Steht für? Global Marine Safety System. Und das betrifft nicht nur die Kommunikation, sondern auch weitere Rettungsmittel für den Fall einer Seenot. Das heißt, man funkt nicht mehr SOS heute, sondern da wird ein roter Knopf gedrückt und dann wird automatisch eine Meldung ausgesendet mit bestimmten Daten, zum Beispiel Position des Schiffes, und dann an Land empfangen. Und von den Landstationen werden dann die entsprechenden Rettungsmaßnahmen eingeleitet. Das heißt, es wird geschaut, in welchem Seegebiet ist das Schiff in Seenot, welche Schiffe fahren in der Umgebung. Dann wird eines dieser Schiffe, das am nächsten dran ist, das wird zum sogenannten Commander on Scene bestimmt und das übernimmt dann die Koordinierung der gesamten Rettung. Dann werden Helikopter losgeschickt, wenn das also im Küstenbereich ist und diese ganzen Rettungsmaßnahmen eingeleitet. Und deswegen muss man schon wissen, was man tut, wenn man auf den roten Knopf drückt, weil da wird ein ganzes System in Gang gesetzt, was natürlich auch sehr viel Geld kostet. Und entsprechende Konsequenzen haben kann, wenn da ein Fehlalarm ausgelöst wird. Sie sagten gerade, dass die anderen Schiffe in dem Seegebiet dann benachrichtigt werden. Woher weiß man denn, welche Schiffe da sind? Auch wieder analog Fliegerei, wenn ich mich da ein bisschen auskenne. Da gibt es Radargeräte, wo der Fluglotse im Prinzip immer weiß, welcher Flieger wo wann ist. Gibt es sowas Vergleichbares in der Seefahrt auch? Das gibt es in der Seefahrt im Küstenbereich. Man hat das sogenannte AIS eingeführt. Das ist ein System, das jederzeit über Funk die Position und weitere Daten eines Schiffes sendet und von den Landstationen empfangen wird. Wenn zum Beispiel ein Schiff durch den Englischen Kanal fährt, kann die Landstation jederzeit sehen, welche Schiffe fahren da. Die Daten werden entsprechend dargestellt auf einem Lagedisplay. und man weiß jederzeit, welches Schiff an welcher Position dort ist. Ist auch sehr hilfreich für den Schiffsverkehr untereinander. Heißt, wenn ich mit meinem Schiff dort fahre und ich habe Schiffsverkehr, ich habe verschiedene Radarziele auf dem Bildschirm, kann ich sofort sehen, welches Ziel welches Schiff ist. Wenn dann zum Beispiel eine gefährliche Situation ist, Kollisionsgefahr, ein Schiff weicht nicht aus, kann ich sofort das Schiff mit Namen rufen und abstimmen, wer nun welches Manöver fährt, um eine Kollision zu vermeiden. Das heißt, da gibt es dann auch standardisierte Frequenzen, Funkfrequenzen. Sonst wüsste ich ja nicht, ob ich Frequenzen rufen muss. Die sind international festgelegt. Also wenn ich jemanden anrufe, geschieht das über UKW, Kanal 16 ist der allgemeine Anrufkanal. Und die AIS-Geräte arbeiten auch weltweit mit bestimmten Frequenzen, um sicherzustellen, dass jedes Schiff diese Meldungen von anderen Schiffen auch empfangen kann. Wie wird im Nicht-Notfall kommuniziert? Kurzwelle? Oder was für Systeme hat man da heutzutage? Sprechfunk geht ja wahrscheinlich nur in der lokalen Umgebung. Ja, für den kurzen Bereich UKW, also wenn ich den Lotsen anrufe oder im Küstenbereich bin. Ansonsten sehr viel über Satelliten, Telefon oder Satelliten, E-Mail. Fax, die Möglichkeiten. Ja. Und gerade nochmal eine Frage, um wieder die Analogie zur Fliegerei. Wenn ich mich jetzt im Hafen aufhalte oder die Elbe runterfahre, wo ja doch relativ dichter Schiffsverkehr ist, kann ich da fahren, wie ich will, unter Anleitung des Lotsen? Oder kriege ich da auch wie in der Fliegerei die genaue Anweisung, jetzt so schnell dorthin, jetzt anhalten, den anderen vorbeilassen und so weiter? Der gesamte Schiffsverkehr im Gewässer, also in diesem Fall auf der Elbe, wird koordiniert. Das hängt auch damit zusammen, dass ja sehr viele große Schiffe auf der Elbe fahren. Und da Begegnungsbeschränkungen bestehen und deswegen muss der Schiffsverkehr dort koordiniert werden und wird von Land entsprechend vorgegeben, wann welches Schiff wie fahren kann, um das sicherzustellen. Und passiert das dann vorher, indem man sozusagen einen Plan aufgibt, wann man zu fahren gedenkt und den dann genehmigt bekommt, oder ist das eine Echtzeitkontrolle, wo dann sagt, jetzt anhalten? Nein, die großen Schiffe können auf der Elbe nicht anhalten, die müssen fahren. Das heißt, es muss alles im Vorhinein geplant werden. Und das Schiff muss zu einer bestimmten Zeit ja auch in Hamburg ankommen. Und bei einer bestimmten Geschwindigkeit setzt es voraus, dass es auch dann zu einer entsprechenden Zeit den Lotsen übernimmt in der deutschen Bucht und mit einer bestimmten Geschwindigkeit dann die Elbe hinauffährt. Das hängt sehr stark auch mit der Tide zusammen. Ja, klar. Ja. Und der GMDSS-Simulator, ich sehe da jetzt eine Reihe Rechner, das heißt, es passiert mehr oder weniger Computer-Based Training mit einem Simulator am PC. Ja, genau. Das sind Arbeitsstationen, an denen dann die Bedienung der Funkgeräte dort simuliert wird. Und blöde Frage jetzt, ist die Schwierigkeit die Bedienung der Funkgeräte oder ist es, auch wieder Stichwort Fliegerei, gibt es da bestimmte standardisierte Sprechgruppen, mit denen man sich da zu melden hat und bestimmte Meldungen, die man bis zu bestimmten Zeiten abzusetzen hat? Beides. Man muss natürlich die Bedienung beherrschen und man kommuniziert in bestimmten Phrasen und in einer bestimmten Sprache. Auf Englisch natürlich. Ja, klar. Und hier geht es jetzt aber um die Gerätebedienung, weil sonst müssten ja alle gleichzeitig hier reden. Hier geht es um beides. Gerätebedienung wie auch Art der Kommunikation. Okay. So, wir sind dann in den Keller des MTC gegangen, wo sich der Maschinensimulator und die Werkstatt befinden. Hier ist der Maschinensimulator. Der Maschinensimulator besteht aus dem Instruktorplatz, von dem aus die Übungen geleitet werden, einem Debriefing-Raum, wo die Vor- und die Nachbesprechung stattfindet, einem Kontrollraum, der einem Kontrollraum eines Schiffes entspricht, und dem Maschinenraum, sowie einem Alarmsystem. Hier sehen Sie das Alarmsystem, da sind so Panels mit Anzeigen und Knöpfen. Und auf einem wirklichen Schiff ist dann in jeder Kabine eines Ingenieurs ist so ein Panel, und wenn irgendwas im Maschinenraum passiert, wird ein Alarm ausgelöst und er kann in seiner Kammer, in seiner Kabine sehen, was für ein Alarm das ist, was passiert ist. Okay, also diese Dinge sind die Darstellungen, die in der Schlafkabine des Ingenieurs damit... Genau, okay. Weil wir fahren ja wachfrei. Früher war es so auf dem Schiff, da gingen auch die Ingenieure 24 Stunden Wache im Maschinenraum. Da war immer ein Ingenieur, da war immer ein Öler und ein Fitter, und die haben dafür gesorgt, dass die Maschine reibungslos 24 Stunden lief. Heute ist der Schiffsbetrieb so weit automatisiert, dass man 24 Stunden wachfrei fahren kann. Ist alles automatisiert, Nur auch im automatisierten Betrieb kann natürlich mal irgendwas passieren. Ja. Es kann ein Brand ausbrechen, es kann eine Brennstoffleitung platzen, kann eine Maschine stehen bleiben oder so etwas. Und in diesem Falle gibt es einen Alarm, eine Alarmmeldung, die geht in die Kabine des Ingenieurs. Der guckt sich das an, dann kann er entscheiden, ist was Ernsthaftes, dann geht er sofort runter. Oder es ist etwas, was bis zum nächsten Tag warten kann, wenn der normale Betrieb läuft und dann kann es dann behoben werden. Normaler Betrieb heißt, die Ingenieure haben einen 8-Stunden-Tag auf dem Schiff oder wie muss man sich das vorstellen? Theoretisch ja, auf See vielleicht, aber in der Praxis sieht das etwas anders aus, weil so ein Schiff läuft natürlich auch in den Hafen ein und bevor es ankommt im Hafen, müssen die entsprechenden Vorbereitungen getroffen werden nach der Seereise. Das heißt, die Maschine muss zum Manövrieren vorbereitet werden. Mhm. Weil auf See läuft sie ja mit einer konstanten Geschwindigkeit und wenn das Schiff sich dem Hafen nähert, wird die Geschwindigkeit reduziert, damit die Maschine auch etwas abkühlt und dann manövriert werden kann, heißt auch gestoppt werden kann oder auf Rückwärtsfahrt umgesteuert werden kann. Das heißt, es ist nicht so, dass da der Mensch auf der Brücke einfach den Hebel umlegt und dann fährt es rückwärts, sondern da muss zusätzlich an der Maschine sozusagen eine Konfigurationsänderung geschehen vom Dauerbetrieb auf den Manöverbetrieb. Im Notfall geht es natürlich, im sogenannten Crash-Stop. Ja. Aber wenn das ausgelöst wird, dann können Sie sicher sein, dass sämtliche Ingenieure das sofort hören und gleich in die Maschine stürmen. Weil sowas ist auf See eigentlich nicht üblich. Aber wenn das Schiff sich dem Hafen nähert, müssen diese Vorbereitungen entsprechend getroffen werden. Können Sie uns da ein Beispiel nennen, was man da tun muss, nur damit man sich vielleicht ein bisschen vorstellen kann? Ja, einmal werden die Umdrehungen reduziert, damit sich die Maschine abkühlt und nicht mehr aus voller Fahrt dann gestoppt wird, was zu thermischen Belastungen so einer Maschine führen kann. Mhm. Zum anderen werden die entsprechenden Treibstofftanks vorbereitet. Es wird gegebenenfalls umgestellt auf Dieselöl im Manövermode. Normalerweise auf See fährt man ja Fuel. Schweröl. Und diese ganzen Vorbereitungen, die müssen dann getroffen werden. Mhm. Hier haben wir den Kontrollraum. Ja. Der Kontrollraum ist genauso abgebildet wie auf einem Schiff. Wir haben hier ein Referenzschiff, das ist ein sogenanntes Panmax-Containerschiff. Das kann 5000 Container tragen, hat eine Hauptmaschine mit 42.000 Kilowatt, 7 Zylinder. Und der Schiffsbetrieb dieses Schiffes kann hier entsprechend abgebildet werden. Heißt, wir haben alle Anzeigen, wie sie auf dem Schiff auch vorhanden sind. Wir haben Monitore für die Automationsanlage. Wir können sämtliche Aggregate von diesem Kontrollraum aus bedienen. Zum Beispiel, wenn ich Ballast umpumpen möchte oder Treibstoff umpumpen möchte oder aufbereiten möchte und in den Tagestank pumpen möchte. Oder wenn ich Ventile stellen möchte oder Drücke und Temperaturen ablese. Das geschieht alles über diesen Monitor. Und die Bedienung erfolgt dann mit der Maus. Mhm. Also ich kann fernbedient mit der Maus ein Ventil stellen. Ich kann die entsprechenden Pumpen starten und stoppen, Lüfter, Aircondition, alles was zum Schiffsbetrieb gehört. Ich kann die einzelnen Tankfüllstände der Ballasttanks und der Treibstofftanks beobachten und auch die entsprechenden Drücke und Temperaturen in den Maschinen. Sie sagten gerade Treibstoff aufbereiten. Was heißt das? Muss ich den Treibstoff irgendwie vorkonditionieren, bevor ich ihn in die Maschine pumpe? Ja, das Schweröl ist ja ein Produkt, das in normalen Maschinen nicht verwendet werden kann, weil sehr zähflüssig und verschmutzt. Das muss entsprechend aufbereitet werden. Heißt, dieses Schweröl wird erstmal aufgeheizt auf ca. 80 Grad, damit es pumpfähig wird. Dann wird es durch Separatoren gepumpt, um Wasser und Sandsedimente dort rauszuseparieren, damit die Maschinen, die Zylinder und Kolben nicht beschädigt werden. Blöde Frage, warum mache ich das nicht vorm Tanken und tank gleich schmutzfreies Öl? Ja, das möchte man möglichst zeitnah machen, um auch an Bord eine entsprechende Qualitätskontrolle zu haben. Okay. Dieser Simulator, der dahinter steckt, wer macht das? Hat das MTC selber gebaut oder gekauft? Wie geht das? Nein, den Simulator haben wir fertig gekauft. Der kommt von der Firma Rheinmetall in Bremen. Und der ist natürlich hier in Betrieb genommen worden und nach unseren Vorgaben, nach unserer Spezifikation auch entsprechend ausgeprägt. Das ist ein Einzelstück eigentlich. Sowas kann man nicht von der Stange kaufen. Man kann es von der Stange kaufen, aber bestimmte Dinge, die sind speziell für uns angefertigt worden, wie zum Beispiel die Integration einer kompletten Automationsanlage. Ich kann mir vorstellen, dass hier, wenn hier trainiert wird, dass auch gewisse Fehlerfälle trainiert werden. Kann man sich das so vorstellen, dass wenn man jetzt hier sagt, der Trainierende möchte dieses oder jenes stellen, sitzt da jetzt jemand anders in einem kleinen Kämmerlein und sagt, oh, jetzt schalte ich aber mal ein, dass das einen Fehler hat, und wird das dann so noch von hinten gesteuert? Ja, das ist der Instruktor, der sitzt da vorne am Instruktorplatz und der steuert die Übung und der kann natürlich auch entsprechende Fehler einbauen. Wenn alles reibungslos läuft, dann braucht man vielleicht gar kein Training. Ziel dieses Trainings ist ja auch, die Trainierenden auf Fehlersuche vorzubereiten und auf schwierige Situationen, auf Notfallsituationen. Heißt, der Instruktor kann Probleme machen, indem er zum Beispiel jetzt Treibstoffzufuhr unterbricht oder ein Ventil klemmt oder was auch immer. Und dann passiert natürlich was hier im Maschinenbetrieb und die Trainees, die müssen dann entsprechend reagieren darauf und die Fehler beheben und Troubleshooting betreiben. Das führt auch dahin, dass wir diesen Maschinensimulator mit der Brücke, mit dem Schiffsführungssimulator koppeln und die Nautiker auf der Brücke mit den Ingenieuren hier unten gleichzeitig trainieren können, mit dem Ziel, gemeinsam ein Team zu bilden und diese Probleme dann zu beheben. Zum Beispiel, das Schiff fährt im Revier auf einem Fluss und plötzlich muss der Motor abgestellt werden, weil etwas passiert ist im Maschinenraum. Das wird dann vom Instruktor hier im Maschinensimulator initiiert. Dann versucht natürlich erstmal die Besatzung hier im Schiffsbetrieb den Fehler zu beheben. Wenn das nicht möglich ist, dann ruft der erste Ingenieur beim Kapitän an und sagt, ich muss meinen Motor abstellen, habe ein Problem hier. Dann kommen die ganzen Folgehandlungen, heißt der Lotse wird informiert, der Lotse informiert die Landstation, Schlepper werden gerufen, die Anker werden klar gemacht und so weiter, um eben einen Notfall zu verhindern und darauf zu reagieren. Und vermutlich werden dann alle Aktionen aufgezeichnet, sodass man das im Nachhinein nochmal analysieren kann. Ja, für das Debriefing werden die Übungen aufgezeichnet, das wird dann visualisiert, kann über einen Beamer gezeigt werden und dann wird Manöverkritik durchgeführt und man bespricht, was man hätte besser machen können oder wenn es gut war, gibt es auch ein Lob. Ja, Sie haben ja, wenn ich es richtig weiß, auch irgendwo eine richtige Maschine da, habe ich irgendwo gelesen, von MAN oder MTU. Wir haben eine Werkstatt, da können wir gleich rübergehen. Ja, da gibt es aber keine Verbindung von diesem Simulator hier mit dieser Maschine. Nein, wir kombinieren die Kurse, das heißt, wir haben Kurse, die finden teilweise in der Werkstatt statt und teilweise hier im Maschinensimulator. Okay. Mhm. Und habe ich es richtig gesehen, dass Sie jetzt hier mehrere solche Räume haben oder nur eine? Ja, wir haben hier noch den sogenannten Maschinenraum. Das ist der Maschinenraum, aber hier steht kein Motor, weil aus Emissionskosten und Platzgründen ist das nicht möglich, eine Maschine, einen Zweitakter für ein großes Containerschiff hier einzubauen, weil die großen Maschinen, die sind 17 Meter hoch und 24 Meter lang. Das ist hier im Gebäude nicht möglich. Deswegen wird der Betrieb dieser Motoren und dieser Aggregate wird simuliert und dann können wir aber hier an den entsprechenden Konsolen die Schaltvorgänge vornehmen. Heißt, ich kann Kühlwasserpumpen ein- und ausschalten, ich kann Generatoren zuschalten und synchronisieren, ich kann Treibstoffpumpen oder Schmierstoff behandeln, was auch immer, kann die Dampferzeugung hier regulieren, habe einen Notfahrstand für die Hauptmaschine, einen Fahrstand für die Rudermaschine. Also die wichtigen Aggregate können hier entsprechend bedient werden. Okay, das heißt, hier ist es auch deutlich leiser als im richtigen Maschinenraum. Hier ist es im Moment leiser, aber wenn die Übung gestartet wird, Sie sehen die großen Boxen hier, dann werden die entsprechenden Geräusche generiert. Deswegen wussten wir, diesen Seegang gibt es nur oben im Schiffsführungssimulator. Dann haben wir hier noch eine komplette Automationsanlage, die hat 1500 Messpunkte. Über diese Anlage wird dann der Schiffsbetrieb gesteuert. Was heißt Automationsanlage? Also ich kenne den Begriff im Allgemeinen, aber was bedeutet das jetzt im Zusammenhang mit dem Schiff? Ja, der Schiffsbetrieb, der kann ja 24 Stunden wachfrei laufen. Das heißt, alles muss automatisiert werden. Ich muss es fernbedienen können, ich muss es fernüberwachen können. Und dazu dienen diese Rechnerschränke hier. Da sind 1500 Messstellen auf dem Schiff, über die dann diese Vorgänge gesteuert werden. Mhm, okay. Mhm. Das heißt, ich habe dann nachher einen PC, da kann ich mir die ganzen Diagramme, Bilder abrufen und Dinge halt global einstellen. Ich habe einen Bildschirm, da sehe ich alle Werte. Ja. kann steuern, kann Ventile stellen, kann Tankfüllstände beobachten und Temperaturen, Drücke und so weiter entsprechend kontrollieren. Okay. Dann haben wir hier noch einen sogenannten Governor. Das ist das Stellglied für die mechanisch gesteuerte Hauptmaschine, für Zweitakter. Dahinter steckt natürlich eine Elektronik. Und die Elektronik gibt dann ein Signal an dieses Gerät hier. Das ist sozusagen der Gashebel, wie man ihn vom Auto kennt, für einen Schiffsmotor. Der wird dann über ein mechanisches Gestänge die entsprechende Pumpe, Brennstoffpumpe, reguliert und dann die gewünschte Treibstoffmenge in die Maschine gepumpt und damit die Drehzahl geregelt. Und warum haben Sie den Governor als echte Hardware hier und die Maschine nicht? Also die Maschine, klar, sie passt nicht hier rein, aber warum dann dieses Ding? Ja, um nochmal anschaulich zu zeigen, wie die ganzen Zusammenhänge bestehen zwischen Elektronik und der mechanischen Umsetzung für die Maschine. Ja, okay. Ölgeruch merkt man, wir befinden uns in der Werkstatt. Ja. Hier werden die praktischen Dinge geschult. Wir haben in der Werkstatt hier sämtliche Teile, die für Zweitakter und Viertakter notwendig sind, um die entsprechenden Kurse durchzuführen, Weiterbildungskurse, wie zum Beispiel Kolben für Viertaktmaschinen, Zylinderdeckel mit den entsprechenden Ventilen, Vorrichtungen, um diesen doch recht schweren Deckel überhaupt bewegen zu können. Ja. Dann verschiedene Prüfstände und Einrichtungen, um Brennstoffdüsen zu testen und abzudrücken. Oder entsprechende Vorrichtungen für die Schmierung der Zylinder. Stopfbuchsen, Spezialwerkzeuge zum Austausch dieser Komponenten. Wir haben dann hier auch einen Kolben für einen Zweitakter. Der Zweitakter ist die wirtschaftlichste Art, ein Schiff zu betreiben, kann aber nicht für alle Schiffstypen angewendet werden, aber für 80% aller Schiffe ist ein Zweitakter am besten geeignet. Zum Beispiel Schiffe, die lange Seereisen haben, wie Containerschiffe, Bulk Carrier, Tanker, und die nicht sehr häufig manövrieren müssen, die keine speziellen Manövriereigenschaften haben müssen. Da verwendet man Zweitakter, weil die sehr wirtschaftlich sind. Für die anderen Schiffe, wie zum Beispiel Fähren, die jeden Tag in den Hafen fahren und anlegen, oder Kreuzfahrtschiffe, die ohne Schlepper oftmals unter schwierigen Wetterbedingungen und großer Windangriffsfläche manövrieren müssen, da hat man dann Viertakter oder dieselelektrische Antriebe. Sind die Viertakter agiler, also leichter rauf und runter zu fahren? Oder? Viertakter sind manövrierfähiger vom Rauf- und Runterfahren, vom Umsteuern auf Rückwärtsfahrt. Werden sehr häufig in dieselelektrischen Anlagen auch betrieben, wo man dann ein Kraftwerk hat an Bord und dann mit dem Strom entsprechende Elektromotoren für den Antrieb antreibt. Aber die gängigste Methode ist eben Zweitakter. Die Zweitakter haben zwischen 5 und 12 Zylindern, die neuesten Maschinen auch bis zu 14 Zylindern und bis zu einem Durchmesser, Kolbendurchmesser von 98 Zentimetern. Das ist ein relativ kleiner Kolben hier, der hat jetzt 48 cm Durchmesser. Bei den Großmaschinen sind die Kolben doppelt so groß. 2,50 Meter hoch hier ungefähr, schätze ich mal, 3 Meter. Ja. Wow. Und wie viel Hubraum hat dann so ein Schiffsdiesel typischerweise in Summe? Da kann ich Ihnen jetzt keine konkrete Zahlen nennen. Okay, aber die Zweitakter haben einen sehr großen Hub, weil eine große Verdichtung und die Effizienz erreicht man im Wesentlichen durch Turbolader. Das sind die Geräte, die Sie hier sehen. Wir haben zwei verschiedene Turbolader hier, einmal für Viertakter und einmal für Zweitakter. So ein Turbolader, der dreht mit ungefähr 20.000 Umdrehungen, wird von den Abgasen des Schiffes angetrieben und saugt dann Frischluft an und pumpt sie in den Zylinder. Und dadurch kann man die Effizienz so eines Zweitakters vervierfachen. Vervierfachen, wow, ja. Okay. Turbolader heißt also im Prinzip einfach kalte, frische Luft hinzuführen. Ja. Okay. Damit mehr Sauerstoff, um den Verbrennungsprozess zu verbessern. Ja. Und natürlich wird der Turbolader von der Maschine, die er turbo lädt, angetrieben. Angetrieben durch die Abgase. Ja, genau. Okay, klar. Das sind schon alles Dimensionen hier. Ja, hier sehen Sie einen Zylinderdeckel. Ja. Das ist der Teil des Motors, mit dem der Zylinder verschlossen wird. Der sitzt dann oben drauf, beinhaltet die entsprechenden Brennstoffleitungen und Brennstoffdüsen. Was wiegt so eine Maschine ungefähr? Wie viele zig Tonnen? Konkrete Zahl kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Sehr abhängig von der Größe der Maschine. Aber sind schon zig Tonnen? Ja, das können schon bis 7.000, 8.000 Tonnen sein. Ja, die Maschine ist 17 Meter hoch. Die größten Maschinen sind 17 Meter hoch und 24 Meter lang. Wir waren vor nicht allzu langer Zeit auf der Fregatte Hamburg und die wird ja vor allem durch eine Turbine betrieben, die natürlich viel, viel kleiner ist. Und die Diesel, die die auch hat, sind dann Spielzeug verglichen zu dem, was Sie gerade da erwähnt haben. Sind die Maschinen dann ausbaubar, falls die mal kaputt geht? Oder wird die dann dort repariert und nie als am Stück rausgeholt? Das kommt ganz selten vor, dass die großen Maschinen am Stück rausgeholt werden. Bei Viertaktern kann es vorkommen, ja, bei Zweitaktern nicht. Die Zweitakter werden dann an Bord repariert. Heißt, wenn es einen größeren Schaden gibt, zum Beispiel Kurbelwelle ist defekt, Lagerschaden und so weiter, dann wird die Kurbelwelle entsprechend rausgeholt und wird erneuert, überarbeitet. Dann wird diese Maschine an Bord wieder zusammengesetzt. Das hängt auch damit zusammen, dass es ja nicht so große Öffnungen im Schiff gibt, um die Maschine komplett auszubauen. Die wird dann in Einzelteilen wieder zusammengesetzt an Bord. Okay. Aber das Schiff fällt natürlich für mehrere Wochen oder Monate aus bei so einer großen Reparatur. Und das ist dann ein sehr großer wirtschaftlicher Schaden. Ja. Und deswegen machen wir die Kurse hier, damit so etwas nicht passiert. Ja. So. Ja, hier haben wir den Tanker-Simulator, den sogenannten Liquid-Cargo-Simulator. Hier findet die Ausbildung der Tankerbesatzungen statt. Dafür haben wir verschiedene Tankermodelle hier im Simulator. Es können alle Schiffe simuliert werden, vom Rohöltanker über Chemikalientanker, Produktentanker oder Gastanker. Und was wird da simuliert? Was ist da so speziell simulationswürdig? Der gesamte Prozess auf dem Schiff wird simuliert, heißt Laden, Löschen, Ballasten, Inertgasbetrieb, Crude Oil Washing. Das sind so die gängigen Methoden, um einen Tanker zu betreiben. Und also vielleicht ein, zwei Beispiele, was gibt es da an Herausforderungen? Warum muss ich umpumpen, Ballast? Was ist da die Problematik? Ja, wenn das Schiff keine Ladung an Bord hat, dann fährt es ja mit Ballast. Also Ballastwasser, das wird dann reingepumpt, während ich die Ladung rauspumpe. Oder umgekehrt, während ich lade, wird der Ballast rausgepumpt. Das sind zwei Prozesse, die laufen parallel in separaten Tanks. Ja. Vor langer Zeit bei den alten Tankern, da wurde das Ballastwasser in denselben Tanks transportiert wie das Öl. Da wurde unterwegs während der Reise, wurden die Tanks gewaschen, damit man sauberen Ballast reinpumpt und den dann im Zielhafen auch löschen konnte. Man konnte ja nicht dieses Schmutzwasser, dieses Öl- und Wassergemisch dort im Hafen rauspumpen. Das war früher die Methode und heute hat man separate Tanks aus Umweltschutzgründen, sodass das Ballastwasser mit der Ladung nicht in Berührung kommt. Warum wird überhaupt Ballast getankt? Ist das Schiff sonst zu leicht und der Schwerpunkt zu weit oben? Man muss sich vorstellen, wenn man einen Luftballon Seegang und bei Wind auf dem Wasser tanzen lässt, das ist dann nicht mehr beherrschbar. Und deswegen wird Ballast in das Schiff gepumpt, damit es stabiler und tiefer taucht. Okay. Wenn man die Anforderungen für den Ballast grundsätzlich nicht hätte, könnte man mehr Öl tanken, weil dann einfach mehr Platz wäre für Öltanks, mehr Volumen. Ja, aber ist nicht erlaubt. Man braucht sogenannten Clean Ballast. Klar, da hat man die gesamte Tankerflotte weltweit umgestellt in den letzten Jahren und ab 2015 dürfen keine Einhüllentanker mehr betrieben werden, zumindest nicht in Häfen, die das auch kontrollieren. Mhm. Also Europa, USA, Asien und so weiter. Ja. Und der Simulator hier jetzt, das ist auch wieder jetzt eine Reihe von PC-Arbeitsplätzen. Sprich, da geht es auch mehr um die Strategie, die derjenige fährt und weniger um Hebelbedienung, sage ich mal bildlich gesprochen. Ja, das sind Computerarbeitsplätze. Da sieht man auf den Bildschirmen dann den Zustand der Tanks, der Ballasttanks, der einzelnen Aggregate, Pumpen und so weiter. Und da kann man den gesamten Prozess auf dem Tanker dann entsprechend durchführen. Heißt, ich kann mein Schiff beladen mit einer bestimmten Ladung, kann gleichzeitig den Ballast rauspumpen. Ich kann die Tankatmosphäre kontrollieren, weil die ja mit Inertgas gefüllt sind, die Tanks, damit kein explosives Gemisch entsteht und die Explosionsgefahr verringert wird. Und ich kann alle anderen Prozesse auf dem Schiff dort entsprechend steuern. Wer macht das dann? Der Kapitän oder ein Techniker? Oder gibt es da einen speziellen Ölhändler? Oder? In der Regel ist die Arbeit auf dem Tanker so eingeteilt, dass der erste Offizier für die Ladung zuständig ist. Das heißt, der leitet das Laden und Löschen auf dem Schiff. Und der hat natürlich entsprechende Hilfskräfte wie einen Pumpenmann und Decksleute, die ihm dabei behilflich sind. Und lernt man solche Dinge prinzipiell auch in der nautischen Ausbildung an der Hochschule oder sind eben genau die Dinge, die Sie dann hier quasi generell lehren, weil es eben in der Theorieausbildung nicht geschult wird? Oder gehört es schon irgendwie auch dazu? Einen Tanker zu betreiben, dazu gehört auch sehr viel Praxis, also Fahrzeit. Das kann man nicht nur in der Theorie erlernen. Was wir hier vermitteln, das sind die theoretischen Kenntnisse natürlich, aber das zusammen mit der entsprechenden Fahrzeit macht einen guten Tankermann aus. Aber ich glaube, beim LKW-Führerschein ist es so, wenn man Gefahrgut fahren will, dann muss man speziellen Zusatzfahrschule noch machen. Ist das bei Schiffen auch so? Ich weiß noch nicht, ob Öl jetzt als Gefahrgut gilt, aber... Ja, das gilt so und das ist in der Schifffahrt auch so. Wenn man auf einem Tanker fahren möchte, braucht man die entsprechenden Scheine. Die sind Bestandteil des Patentes und nur mit diesem Zertifikat darf man in verantwortlicher Position auf einem Tanker seinen Dienst antreten. Okay. Das wird entsprechend kontrolliert von den Flaggenstaaten. Sollte nicht Raucher sein, wahrscheinlich auch. Es ist zumindest hilfreich. Ja, wir haben hier den Schulungsraum für Elektrotechnik. Speziell haben wir eine Mittelspannungsschaltanlage installiert. Das ist eine Anlage, wie sie auf dem Schiff gebräuchlich ist und wie sie heute auf großen Containerschiffen und auf Kreuzfahrtschiffen benutzt wird. Man arbeitet deswegen mit Mittelspannung dort, weil große Leistungen erforderlich sind bei den großen Containerschiffen für die Kühlcontainer, weil die großen Containerschiffe haben oftmals bis zu 1300 Kühlcontainer an Bord, dann für eine Reise von Asien nach Europa, die auch 3 Wochen dauern kann, müssen die Kühlcontainer entsprechend mit Strom versorgt werden. Und wegen dieser hohen Leistung, die da erforderlich ist, arbeitet man mit Mittelspannung. Das sind entweder 6600 Volt oder 11.000 Volt. Und das heißt, das Schiff hat dann auch ein sozusagen kleines Kraftwerk mit Generator an Bord, das die Spannung erzeugt dann. Ja, das Schiff hat keine Lichtmaschine, sondern separates Kraftwerk. Ja, das Schiff hat den Hauptmotor für den Antrieb und es hat sogenannte Hilfsdiesel für die Energieversorgung an Bord, die natürlich entsprechend des Schiffstypes und der Anlagen, die da an Bord sind, entsprechend ausgelegt sind, mit den Reserven, die ja notwendig sind. Ja. Bei einem Kreuzfahrtschiff kann man davon ausgehen, bei einem großen Kreuzfahrtschiff, dass ungefähr die Hälfte der Leistung für den Antrieb verwendet wird und die andere Hälfte für den Schiffsbetrieb. Okay. Bei der Klasse der großen Kreuzfahrtschiffe, die jetzt auf dem Markt sind, sind das ungefähr 70 Megawatt. Leistung, die erforderlich sind, um so ein Schiff zu betreiben. Das ist so viel, da könnte man eine Stadt mit 120.000 Einwohnern entsprechend mit versorgen. Davon 35 Megawatt für den Hauptantrieb. Der Hauptantrieb auf Kreuzfahrtschiffen funktioniert so, dass ich ein großes Kraftwerk habe, dort Strom erzeuge und dann entsprechende Elektromotoren, die unter dem Schiff in einer Kapsel angeordnet sind und dann den Propeller antreiben. Mhm. Habe ich bei Fähren schon gesehen. Das Schiff, mit dem wir vorhin durch den Hafen gefahren sind, hatte das wohl auch. Aber dass das bei großen Fährschiffen der Fall ist, war mir auch nicht klar. Ich dachte immer, die großen traditionellen Schiffsschrauben können mehr Leistung übertragen als die Elektromotoren in Gondeln. Aber ist wahrscheinlich falsch. Die Gondel nimmt man deswegen, weil sie für mehr Komfort an Bord sorgen und weil man die Leistung, die dort erzeugt wird, der Strom, der dort erzeugt wird, weil man das einfach besser verteilen kann. Ja. Denn die andere Hälfte der Leistung wird für den Bordbetrieb verwendet und da sind die großen Verbraucher Küche, Beleuchtung, Aircondition. Klar. Das sind dann nochmal 35 Megawatt. Natürlich sind da auch immer Reserven drin, aber so sind die großen Schiffe heute ausgelegt. Ist auch für die Manövrierfähigkeit besser, wenn ich diese Gondeln habe, weil ich nicht mehr im Ruder lenke, sondern durch Drehen der entsprechenden Propeller. Ja, ein Ruder haben die Schiffe gar nicht mehr. Man kann diese Gondeln um 360 Grad drehen. Man hat entweder 2 oder 3 von diesen Gondeln und dadurch wird das Schiff sehr manövrierfähig. Ich brauche keinen Heckstrahler mehr. Ich kann die Gondeln hinten querstellen und damit den entsprechenden Querschub zum Anlegen und zum Manövrieren erzeugen und in Zusammenarbeit mit den Bugstrahlrudern, die auf solchen Schiffen auch sehr stark ausgelegt sind, kann ich dann das Schiff sehr gut manövrieren und brauche in der Regel, zumindest bei gutem Wetter, dann auch keine Schlepper mehr. Und der Vorteil davon ist, dass man in Häfen anlegen kann, wo es vielleicht gar keine Schlepper gibt, irgendwo in der Südsee, oder wird es dadurch auch billiger im Hafen, wenn man die Schlepper nicht bezahlen muss? Das wird für die Kreuzfahrtreederei natürlich billiger im Betrieb, aber die Investitionssumme, die ist höher für so ein Schiff, weil es fortschrittliche Technik ist und entsprechend mehr kostet. Aber wenn man den Gewinn an Komfort mit berücksichtigt, dann ist das sicherlich sinnvoll. Klar. Hm. Ja, jetzt sind wir im Schiffsführungssimulator. Hier befinden wir uns im Instruktorraum. In diesem Raum werden die Übungen geleitet. Je nach Komplexität der Übung können das 1 bis 3 Instruktoren sein, die hier diese Übung mit den Teilnehmern durchführen. Wir haben 3 Brücken im Schiffsführungssimulator, die alle in einer Übung betrieben werden können oder separat. Das hängt davon ab, wie komplex die Übung sein soll und wie der Instruktor das vorbereitet. Mhm. Wenn die 3 Brücken in einer Übung betrieben werden, fahren die interaktiv. Das heißt, die sehen sich auch gegenseitig. Und wenn sie ein schlechtes Manöver fahren, können sie auch natürlich kollidieren. Ja, das heißt, ein Beispiel wäre, eines ist ein Containerschiff, das zweite ist ein Schlepper vielleicht. Ja. Und das dritte wäre dann, weiß ich nicht, ein zweites Schiff, was zufällig im gleichen Hafen fährt oder ein zweiter Schlepper oder? Ja, die Brücken sind unterschiedlich groß und unterschiedlich ausgeprägt und bestückt hier. Wir können zum Beispiel Übungen durchführen, wo wir auf einer Brücke ein großes Seeschiff betreiben und auf den beiden anderen Brücken 2 Schlepper. Dann wird jeweils 1 Schlepper vorne und 8 Hand festgemacht und je nachdem, wie ich diese Schlepper dann aktiv fahre, wird dann das große Schiff auch manövriert. Mhm. Ja, gucken wir uns mal eine Brücke an. Ja, wir können erstmal in die kleinen Brücken gehen. Ja. Ja, diese ist eine der kleineren Brücken. Hier haben wir ein Pult, wie es auf einem Seeschiff üblich ist. Wir haben 2 Radargeräte, eine elektronische Seekarte. Alle Kommandoelemente, die ich benötige, um ein Schiff führen zu können, wie zum Beispiel Maschinentelegraph, Bugstrahl, Heckstrahlruder, die entsprechenden Anzeigen, wie zum Beispiel Kompassanzeige, Ruderlagenanzeige, Drehgeschwindigkeitsanzeige, Wind und Wetter. Aber die Bedienelemente, ich sehe jetzt hier diese zwei, es scheint mir nach Gondelsteuerung auszusehen. Das heißt, ich habe jetzt hier schon gewisse Annahmen darüber, wie das Schiff ausgelegt ist. Also eben zum Beispiel die Tatsache, dass es hier, glaube ich, würde sagen, zwei Querstrahlruder und zwei Gondeln gibt. Ja, wir wollen natürlich möglichst flexibel sein im Simulator und können hier verschiedene Schiffstypen fahren von dieser Brücke. Und dazu gehört eben auch, dass wir diese Gondelsteuerung haben, eine sogenannte Azipod-Steuerung, mit der wir dann die Gondeln, die unter dem Schiff montiert sind, entsprechend einstellen können, um dann die Manövriereffekte zu erzielen. Aber ich kann eben kein Schiff simulieren, das gar keine Gondeln hat. Hätte ich andere Bedienelemente. Ich kann mit den klassischen Bedienelementen arbeiten, wie zum Beispiel Maschinentelegraph. Okay. Das betrifft dann das Schiff, das nur einen Propeller hat und ein normales Ruder. Mhm. Das Ruder wird hier entsprechend bedient. Das ist ein ganz konventioneller Steuerstand mit dem Ruder, wie man es so kennt. Ja, okay. Und diese Art Brücke von der Größe und Komplexität her wäre jetzt typisch für? Für ein Containerschiff. Okay. Oder ein Bulk Carrier oder ein Tanker. Das heißt, wenn Sie jetzt sagen, wir sind hier in einer kleineren Brücke, dann hat es nichts damit zu tun, was für ein Schiff simuliert wird, sondern einfach über die Größe des Raums und die Menge der Gerätschaften. Genau. Okay. Ja. Mhm. Es können eigentlich alle Schiffe hier simuliert werden, okay, auch von dieser Brücke. Das Sichtsystem ist hier realisiert mit Monitoren, mit TFT-Monitoren, entsprechend großen. Ja, hier stört es ja auch nicht, dass man zwischen den Monitoren da quasi die Ränder hat, weil man ja auch in dem richtigen Schiff da Streben haben würde. Ja, genau. Das passt ja wunderbar. Ja. Ja. Dann würde ich vorschlagen, gehen wir mal auf die große Brücke. Ja. Wow, das ist natürlich cool. Sehr beeindruckend. Hier haben wir eine Brücke mit 360 Grad Sichtsystem. Das bedeutet, wir haben einen kreisrunden Raum mit einer runden Leinwand, an die mit Hilfe von 12 Projektoren ein entsprechendes Bild des Hamburger Hafens projiziert wird. Wir befinden uns im Parkhafen zum Eingang des Waltershofer Hafens, wo die großen Containerschiffe beladen und entladen werden. Zurzeit haben wir hier auf dieser Brücke einen Schlepper einprogrammiert. Heißt, wir befinden uns auf einem kleinen Hafenschlepper, mit dem wir gleich eine kleine Hafenrundfahrt machen werden. Cool. Der Schlepper ist 25 Meter lang, hat ein entsprechend gutes Manövrierverhalten, das er ja auch im aktuellen Betrieb im Hafen dann unter Beweis stellen muss. Die Schlepper, die sind so ausgelegt, dass man Rundumsicht hat, um auch entsprechend einen freien Blick zu haben in alle Richtungen, weil man ja sehr wendig fahren muss mit dem Schlepper, um dann an dem großen Schiff festzumachen, die Leine, die Schleppverbindung herzustellen und dann auf Kommando des Lotsen entsprechend reagieren muss. Ja. Aber Bewegung im Sinne von Seegang gibt es hier nicht. Also er hat kein bewegter Simulator hier. Das werde ich Ihnen gleich demonstrieren. Dann können Sie mir sagen, ob sich der Boden bewegt oder ob es sich in Ihrem Kopf abspielt. Okay, alles klar. Gut. Ja, wir haben hier eine Brücke, wie sie üblich ist, auf großen Seeschiffen. Mhm. Die Brücke besteht einmal aus dem Steuerstand. Auf dem Steuerstand befindet sich eine Kompassrose. Davor ein Handruder. Hier steht dann der Rudergänger, der empfängt die Kommandos des Kapitäns oder des Lotsen und reagiert dann entsprechend. Mhm. Kann das Ruder legen und kann oben in einer sogenannten Overhead-Konsole dann sehen, wie das Ruder aktuell gelegt ist und gibt dann diese Informationen auch an den Kapitän zurück. In großen Schiffen ist es ja, denke ich, auch so, wenn der da irgendwie 3 Wochen lang über den Atlantik fährt, dass da am Maschinentelegraph wahrscheinlich nicht viel zu tun ist, sondern wirklich, es geht vor allem um Kurs halten. Ja, wenn alles gut läuft, kein Schiff auf Kollisionskurs ist, dass die Vorfahrtsregeln missachtet, dann kann ich nach Verlassen des englischen Kanals die Maschine auf voll voraus legen und die läuft dann bis kurz vor New York mit einer mit konstanter Umdrehung durch. Ja. Das ist der Idealfall. Anders sieht es dann aus, wenn man in küstennahen Gewässern navigiert oder wenn man einen Hafen anläuft. Ja, klar. So, auf dieser Brücke haben wir 2 Radargeräte. Wir haben deswegen 2, weil die doppelt ausgelegt sein müssen aus Sicherheitsgründen, wenn ein Gerät mal ausfällt, dass wir immer noch ein zweites Gerät zur Verfügung haben. Also nicht nur zwei Konsolen, sondern auch zwei Radargeräte. Zwei komplette Radargeräte, die unabhängig voneinander arbeiten müssen. Dann haben wir eine elektronische Seekarte. Mit Papierseekarten fahren wir hier im Simulator kaum noch. Und auch auf Schiffen wird es ja ab 2012 schrittweise die Einführung der elektronischen Seekarte geben. Heißt, bis 2017 müssen alle Schiffe umgerüstet sein auf elektronische Seekarte. Okay. Auch dort wird, wird verlangt, dass man zwei Geräte an Bord haben muss, aus Sicherheitsgründen, damit, wenn ein Gerät ausfällt, man nicht ohne Seekarte dasteht. Ja, ja. Und dann den weiteren Verlauf der Reise über Google Earth bestreiten muss. Im iPhone. Durchführen muss. Genau. Ja. Gibt es eigentlich einen Autopilot? Also sprich, kann ich das Schiff selber fahren lassen? Ja, wir haben natürlich einen Autopiloten. Wir können hier umschalten am Steuerstand zwischen Handsteuer und Bahnführung oder Autopilot. Wir können eine Route entsprechend planen von Hamburg bis New York und den Autopiloten, den sogenannten Trackpiloten, so heißt es heute, darauf einstellen. Dann fährt der automatisch den Track ab, gibt vor jeder Kursänderung einen Alarm. Da muss man den Alarm noch quittieren und dann wird automatisch auch die Kursänderung ausgeführt. Aber in Häfen oder so, so sozusagen diffizilere Manöver fährt man von Hand. Das kann er nicht. In der Regel fährt man dann von Hand, ja. Es gibt bestimmte Fahrtgebiete, wie zum Beispiel bei den Fähren in Skandinavien, die fahren sehr häufig auch dort mit Autopiloten, weil die jeden Tag dort fahren, die entsprechende Routine haben und die Autopiloten inzwischen auch so ausgereift sind, dass man da sehr exakt mit steuern kann. Und sind die Systeme Seekarte, Radar und Autopilot verbunden? Oder, also andersrum, kennt der Autopilot die Seekarte oder muss man durch manuelles Gucken auf die Seekarte eine clevere Route so programmieren, dass es dann durchtrifft, in Anführungszeichen? Sie wissen, was ich meine. Nein, wir haben ein voll integriertes System hier. Heißt Radargerät, elektronische Seekarte, Autopilot, die sind alle miteinander verknüpft. Die Daten werden unter den Geräten entsprechend ausgetauscht. Ich plane meine Route in der Seekarte. Diese Route wird automatisch auch in den Autopiloten übertragen und der Autopilot fährt diese Route dann von Wegpunkt zu Wegpunkt ab. Mhm. In der Handelsschifffahrt ist das voll integriert heute. Das sind sogenannte integrierte Navigationssysteme. Ja. Da sind dann auch die Sensoren, die Positionssensoren entsprechend mit verknüpft und andere und weitere Sensoren wie Wetter, Wind und Wetter, um ein komplettes Bild der Lage dort auch abbilden zu können. Und Positionssensor heißt halt mehr oder weniger GPS. Heute GPS oder Differential GPS. Ja, genau. LoRaN wird nicht mehr eingesetzt. LoRaN ist auf vielen Schiffen noch in Verwendung, wird aber selten benutzt. Mhm. Also ist installiert, wird aber selten benutzt. Und Leuchttürme, die sind ja als visuelle Referenz gedacht für den manuell Fahrfall. Also mit anderen Worten, auf den Leuchttürmen steht nicht ein Funkfeuer, das dann der Autopilot nutzen kann, sondern das ist rein visuell. Das ist rein visuell, wird benutzt, wenn ich, wenn ich nach Sicht fahre im Revier, dann ist es eine sehr gute Indikation, zum Beispiel ein Richtfeuer, wie ich mich zur Ideallinie, auf der ich fahren möchte, befinde. Ja, okay. Und dann gibt es natürlich noch alle möglichen Tonnen und anderen Lichtsignale, die wir jetzt, glaube ich, nicht diskutieren, das geht zu weit. Tonnen für die Fahrwasserbegrenzung. Entsprechende Leuchtfeuer mit Kennungen, um auch zur Not bei Ausfall der technischen Geräte dort sicher navigieren zu können. Ja, ja, ja. Okay, sollen wir mal eine Runde fahren? Ja, dann würde ich das, kann ich das abnehmen, dann würde ich das mal einschalten. Ja. Ich rede so ein bisschen was hier dann so passiert und dokumentiere das Ganze ein bisschen. So, jetzt müsste ich hier gleich. Es funktioniert. Also ich glaube immer noch, dass sich der Boden nicht bewegt, aber es ist echt realistisch. Also man versucht schon auszugleichen. Sehr, sehr beeindruckend. Und man will sich echt festhalten. Ist krass. Hätte ich nicht gedacht. Wir sitzen jetzt hier auf dem Simulator und es bewegt sich, also wir haben Seegang und was wirklich sehr beeindruckend ist, dadurch, dass man eben eine Rundum-Sicht hat, glaubt man also tatsächlich, dass sich hier der Boden bewegen würde, was er nicht tut, aber man versucht tatsächlich mit den Füßen auszugleichen. Also es ist extrem realistisch. Ich denke mal, wenn man mal eine Weile hier war, verarscht es einen nicht mehr und dann funktioniert der Trick wahrscheinlich nimmer. Und wir fahren jetzt hier durch den Hamburger Hafen. Rundrum Schiffe. Wir befinden uns auf einem Schlepper. Das heißt, wir sind relativ wendig. Ja, man merkt selbst bei so einem kleinen Schlepper, dass man zumindest, was das Lenken und so weiter angeht, schon ein bisschen vorausdenken muss. weil es schon deutlich langsamer reagiert als ein bisschen kompensieren. Wenn sich's mal bewegt, bewegt sich's. So, und da kommt uns jetzt ein Schiff entgegen. Huiuiui. Gleich wird es mir doch noch schlecht, wenn ich mal hier zusammenfahre. Das ist jetzt, würde die Wasserschutzpolizei kommen. Alkoholprobe machen, genau. Ja. Ja, man muss da halt wahrscheinlich auch deutlich kleinere Ausschläge machen und nicht immer so. Genau, jetzt wird es ein bisschen besser. Immerhin bin ich noch mit nichts kollidiert bisher. Aber das wird sich, glaube ich, gleich ändern. Es gibt für den PC auch so einen Schiffssimulator. Ich habe vergessen, wie er heißt. Den habe ich mal installiert. Aber der ist natürlich lang nicht so realistisch. Wollen Sie uns noch ein bisschen was über die Rechner- und Computerinfrastruktur erzählen, die da dahinter steckt? Ja, der Simulator beinhaltet insgesamt circa 50 verschiedene Rechner auf den einzelnen Brücken, in den Geräten und für die Steuerung des Simulators. Wird aber von einem einzigen Server betrieben. Zusätzlich dazu haben wir dann noch die Rechner für das Sichtsystem. Heißt, jeder einzelne Kanal wird von einem Rechner angesteuert. Für das Sichtsystem haben wir also insgesamt allein 13 Rechner. Okay. Und aber sagen wir mal so, künstliche Intelligenz im Sinne von Steuerung der Schiffe, die fahren halt geradeaus so lange, bis der Instruktor draußen irgendwas anderes macht, oder haben die eine gewisse Eigenintelligenz? Ja, man kann für die Fremdschiffe Routen vorgeben, die werden vom Instruktor geplant und die Schiffe fahren dann automatisch diese Route ab. Das Eigenschiff fährt natürlich immer die Route, klar, die ich selber hier steuern möchte. Das heißt, eine Übung besteht immer aus Fremdschiffen und aus Eigenschiffen. Das Eigenschiff habe ich selber unter Kontrolle, das Fremdschiff wird vom Instruktor entsprechend gefahren. Und auch hier geht es natürlich vor allem um die Simulation von Ausnahmesituationen und Notfällen, denke ich mal, oder? Weil gerade ausfahren, das werden die Jungs und Mädels wahrscheinlich schon vorher gelernt haben, im Gegensatz zu uns. Ja, was die Übungen im Hamburger Hafen betrifft, da sind das natürlich einmal die Übungen, die notwendig sind, um große Schiffe oder Spezialschiffe sicher zu navigieren. Heißt, bestimmte Manöverstrategien werden hier vorbereitet und dann von den Lotsen trainiert. Und für die Schulung von Schiffsbesatzung haben wir entsprechende Kurse für das Trainieren von Notfallsituationen. Das nennt man Crisis Management. Da werden dann bestimmte Notfallsituationen vom Instruktor vorgegeben und die Besatzung muss entsprechend reagieren und handeln und wird so auf diese eventuell vorkommenden Situationen vorbereitet. Ja. Und wie viele Leute sind dann bei so einer typischen Übung oder anders gefragt im normalen Schiffsbetrieb auf der Brücke? Hier im Simulator sind in der Regel 3, manchmal auch 4 Personen auf der Brücke. Die Rollen werden entsprechend verteilt. Wir haben einen Kapitän, einen Lotsen, einen Rudergänger, einen Wachoffizier. Und genauso auf den weiteren Brücken, die in einer Übung fahren, sodass wir insgesamt bei einem Kurs hier im Schiffsführungssimulator bis zu 9 Personen gleichzeitig trainieren können. Mhm. Das ist schon echt sehr witzig. Umwelteinflüsse können entsprechend simuliert werden. Das heißt Strömung. Wir haben ein Strömungsmodell im Simulator. Wind- und Wettereinflüsse auf das Schiff. Dazu auch noch hydrodynamische Einflüsse. Heißt Flachwassereffekte, Bankeffekte. Die treten auf, wenn ich mit dem Schiff zu nah an die Böschung fahre. Oder sogenannte Ship-to-Ship-Interaction. Diese tritt auf, wenn ich mit 2 Schiffen aneinander vorbeifahre, als begegne, in sehr geringem Abstand, dann hat das Einfluss auf das Manövrieren der beiden Schiffe. Okay. Was hat denn die Ausrüstung vom MTC initial gekostet? Also mir scheint es hier alles in allem nicht so ganz billig. Wir haben insgesamt 6,5 Millionen investiert. Okay. Sind Sie da die Einzigen, die solche Simulatoren haben oder gibt es solche Trainingscenter weltweit? Ist sowas in Anführungszeichen Standard? Die Trainingscenter gibt es weltweit. In der Regel hat auch jede nautische Hochschule einen Simulator, benutzt diesen aber überwiegend für die Ausbildung der Studenten. Klar. Während wir ausschließlich Weiterbildung machen hier. Ja. Das ist schon echt witzig. Und erstaunlicherweise will ich mich immer noch festhalten. Also, obwohl ich jetzt schon ein paar Minuten weiß, dass es gefaked ist. Ich kann noch mal richtig schlechtes Wetter machen. Ja, machen Sie mal. Okay. So, jetzt haben wir hier Sturmflut. Ist in dem Simulator dann eigentlich die ganze Welt abgebildet oder hört die Welt irgendwann auf, wenn wir hier jetzt immer geradeaus fahren würden? Na, die ganze Welt haben wir nicht. Wir haben 11 Seegebiete. Mhm. Einmal den Hamburger Hafen mit der Elbe und der Deutschen Bucht. Dann haben wir den Nordostseekanal, den Englischen Kanal, Helsinki, Rotterdam, ja. Los Angeles, Singapur, Shanghai, Yokohama und Tokio. Okay. Und in diesen Seegebieten führen wir die Übungen durch. Ja, echt. Also in der Fliegerei braucht man ja zur realistischen Simulation unbedingt eine Bewegungsplattform. Aber hier funktioniert es ohne, zumindest halbwegs. Ja, auch in der Fliegerei gibt es inzwischen Simulatoren, die ohne Bewegung arbeiten. Und in der Seefahrt ist man komplett davon abgegangen, weil man heute mit den leistungsfähigen Rechnern die Bewegung so exakt aufgrund der Rechnerleistung berechnen kann, dass es sehr realistisch wirkt und man deswegen auf eine bewegliche Plattform verzichten kann. Ja. Ja, und außerdem ist es ja auch so, denke ich mal, dass zur Steuerung eines Schiffs der gefühlsmäßige Input über die Bewegung des Fahrzeugs nicht so wichtig ist wie beim Pilot für die des Flugzeugs. Ja, ne? Ja. Auf dem Schiff ist die Bewegung eher ungewohnt oder eher ungewollt. Ja, genau. Die Übungs- und Unfallszenarien, die Sie hier dann durchspielen, sind die ausgedacht oder geht man da auch auf existierende, tatsächlich passierte Unfälle ein und stellt die dann nach und versucht sie dann zu vermeiden? In der Regel orientieren wir uns an tatsächlichen Vorkommnissen. Das heißt, es ist irgendwo ein Unfall passiert und wir versuchen das dann nachzustellen und den Ursachen auf den Grund zu gehen und die Übung so auszulegen, dass so etwas zukünftig vermieden werden kann. Okay. Wir haben jetzt hier, wie hoch sind die Wellen? 5 Meter? Das sind schon Wellen von 10, 12 Metern. Okay. Ja. Gibt es sowas im Hamburger Hafen oder ist das jetzt schon... Niemals. Das ist eher ein Katastrophenszenario, wie es niemals vorkommen wird. Dient nur dazu, mal zu vermitteln, was denn alles im Simulator möglich ist. Ja, aber ich meine, der Schlepper schlägt sich ja ganz, ganz tapfer. Also der kommt damit irgendwie halbwegs, na gut, wir versuchen es nicht anzulegen, aber... Der kommt damit zurecht, ja. Ja. Das wäre aber realistisch. Das Sehverhalten dieses Schleppers ist realistischer. Okay. Ups, jetzt kommt so eine Riesenwelle. Ja, da gehen die Wellen schon über das Deck von dem Kollegen. Ja. Und natürlich... im Gegensatz zum Simulator am PC ist die Position auf der Seekarte und die Echos vom Radar hier natürlich synchronisiert mit dem Sichtsystem. Also quasi alles in allem. Ja. Genau. Ja, alles andere würde auch keinen Sinn machen. Ja, ist voll integriert. Ja, genau. Ja. Gut, der Simulator steht wieder, die Welt ist wieder in Ruhe. Die Wellen sind vorbei, glücklicherweise besseres Wetter. Damit sind wir eigentlich durch. Habe ich irgendwas vergessen zu fragen? Ja, ich denke, Seefahrt ist ein spannendes Thema. Und für junge Leute auch sehr interessant, obwohl die Romantik der Seefahrt natürlich nicht mehr so ist wie vor 30, 40 Jahren, denke ich, bietet es doch eine ganze Menge an Herausforderungen, die interessant sind und die für junge Menschen doch Anlass sein könnten, mal drüber nachzudenken, ob das nicht ein schöner Beruf sein könnte. Haben Sie hier so einen Tag, sowas wie einen Tag der offenen Tür einmal im Jahr, wo Leute sich das mal angucken können, die nicht die Ausrede haben, einen Podcast aufzunehmen zu wollen? Einen geplanten Tag der offenen Tür haben wir nicht, aber sehr viele Gruppen, die sich dann individuell mal anmelden hier und mal vorbeischauen und wir dann auch eine Führung hier durchführen. Lohnt sich definitiv. Wunderbar, dann bedanken wir uns ganz herzlich fürs Mitmachen und vielen Dank. Ja, gern geschehen, vielen Dank für den Besuch. Jederzeit gern. So, das war's schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht noch kurz zwei Hinweise. Wir haben in dieser Episode ja ganz kurz die Rolle des Lotsen angesprochen und auch kurz über die Seenotrettung, Stichwort GMDSS, geredet. In einigen der nächsten Episoden werden wir diese Themen aufgreifen. Wir sind ja auch mit den Lotsen von Brunsbüttel nach Hamburg gefahren und wir waren auf Helgoland auf der Hamann-Marwede. Und wir werden, wie gesagt, diese Themen noch etwas im Detail beleuchten in einer der nächsten Episoden. Gut, danke an Heinz Kuhlmann fürs Mitmachen. War echt interessant, hat auch echt Spaß gemacht. Die Musik, wie üblich, vom Podsafe Music Network von Farren Sand und Greg Smith and the Broken English. Und das war's. Ach so, eine Sache war da noch. Happy Birthday to you. Falls es euch nicht aufgefallen ist, das ist Episode 50. Das ist ja durchaus ein kleines Jubiläum. Wir haben sicherlich noch Material für weitere 50 oder 500 Episoden. Die Welt ist spannend. Ich hoffe, wir können weiterhin so viele Episoden produzieren. Es werden wahrscheinlich ab im Frühjahr ein bisschen weniger werden.